Gottessuche. Er mit dem Schippe still, der Honna mit der Karsch. So haue mir der Picklinger alle Garde an. Die Buben sind in die Meere gar nicht weit.